Es ist 15.10 Uhr. Das Berlin im RIAS-Mikrofon befindet sich auf dem Platz vor dem Stadthaus in der Pachochialstraße, wo heute die Stadtverordnetenversammlung stattfinden sollte, die wegen kommunistischer Umtriebe abgesagt werden musste. Es war schwer für uns, mit dem Wagen hier bis auf den Platz hier vor das Stadthaus zu kommen. Hier kurz vor dem Stadthaus sahen wir die ersten Demonstrationszüge, die sich hierher bewegten. Wir konnten nur mit Mühe und Not, wie ich eben schon sagte, hier vorne auf den Platz gelangen. Vor dem Platz hier, vor dem Magistrat, dem neuen Stadthaus, hat sich eine rund 2000-köpfige Menschenmenge angesammelt mit Fahnen, Plakaten, Transparenten. In der Mitte ein Lautsprecherwagen, aus dem eben Karl Liedtke zu der Bevölkerung hier sprach. Unser Blick schweift hier über die Menschenmenge. Wir sehen die verschiedensten Berliner Betriebe und die Schilde, mit denen sie hier vor dem Stadthaus demonstrieren, um den Berliner Magistrat zu stürzen und ihre Ziele durchzusetzen. Wir sehen Schilder, wir fordern Einheit der Gewerkschaften und Einheit Deutschlands, hinweg mit den Zerstörern Berlins. Wir verlangen den Abzug der Besatzungstruppen aus Berlin und Deutschland. Wir sehen ferner ein großes Schild auf weißem Grunde, nieder mit den Betrügern an der Berliner Wählerschaft, hinweg mit den Zerstörern Berlins. Ich habe hier bei der ganzen Übertragung eine Sorge. Ich weiß nicht, ob all das, was ich Ihnen hier berichte, auch auf meinen Übertragungswagen ankommt. Der steht in einiger Entfernung von mir hier. Ich habe das Kabel etwas länger ausziehen müssen und ich sehe gerade mehrere Polizisten mit Kredern, die sich dort anscheinend lebhaft interessieren für das, was hier Berlin im RIAS von der Demonstration vor dem Stadthaus überträgt. Überall an den Eingängen des Stadthauses sind Polizisten, sperren dort die Eingänge ab, um den Menschen den Eingang dort zu verwehren. Die Fenster des Stadthauses sind dicht besetzt. Wir sehen Pressefotografen und Korrespondenten, die eifrig hier herunterschauen und diesen Augenblick hier vor dem Stadthaus festhalten. Das Ganze ist von rechts nach links abgesperrt mit der Polizei des Ostsektors, mit der Markgrafpolizei, die hier in Bereitschaft steht. Unsere Anfahrt wurde jedenfalls mit allgemeiner Aufmerksamkeit betrachtet. Ich stehe augenblicklich hier oben in einer Fensternische gegenüber dem alten Stadthaus und die Demonstranten, die hier unten an mir vorbeiziehen, die hier unten vor mir stehen, schauen eifrig herauf und interessieren sich anscheinend doch mehr für die Rundfunkübertragung von RIAS Berlin. Nur Fetzen der Rede von Karl Maron dringen hier zu mir herüber. Ich konnte eben so viel verstehen, dass er zu den Demonstranten hier sagte, lasst euch nicht provozieren, die nächsten Tage hier in Berlin werden die entscheidenden sein. Dieser Ausspruch scheint doch aber auf viele der Anwesenden hier nur einen geringen Eindruck zu machen. Denn die ersten Fahnen sind eingerollt worden, drüben gegenüber am 9. Bitte mal das, bitte abschalten und das Mikrofon prüfen. Bitte abschalten und das Mikrofon prüfen. Wie? Ein kleiner Zwischenfall, der sich soeben ereignete, während ich Ihnen hier oben vom Fenster aus berichtete, es ist hier im ersten Stock gelegen, das heißt etwas Hochparterre, wurde mir das Mikrofon aus der Hand gerissen, ich konnte dagegen nichts tun, mit einem ziemlich heftigen Ruck wurde mir das Mikrofon aus der Hand geschlagen, fiel auf den Boden und wurde ein paar Mal wieder in die Luft geworfen, bis ich es erst wieder erlangen konnte. Wahrscheinlich nicht ganz ohne Absicht, wie ich annehmen darf. Die Kundgebung scheint sich jetzt ihrem Ende zu nähern. Ich sagte Ihnen vorhin schon, dass die Fahnen eingerollt wurden. Rechts und links an den Mauern haben sich die Demonstranten gesammelt. Das Stullenpapier wird ausgepackt und damit haben sie ihrer Pflicht Genüge getan. Die Schilder werden umgekehrt und aus den Lautsprechern tönt jetzt eine Melodie. Es ist nicht die Internationale, wir können es nur schwer verstehen, aber die Menschenmengen strömen rechts und links vom neuen Stadthaus jetzt ab.